Sie sind also nicht als Reichsbeamter, als Beamter eines Ministeriums in Ihre wirtschaftliche Funktion eingesetzt worden? Nein, denn das würde durchaus nicht dem bei uns in Deutschland üblichen Prinzip entsprechen, dass unser System der vom Staat beeinflussten Wirtschaft nicht Beamte, sondern Männer mit praktischen Erfahrungen mit der Aufgabe betraut, die staatlichen Wünsche und die privaten Absichten zu vereinen. Denn das ist es ja kurz gesagt, der Gedanke der gelenkten Wirtschaft. Also keine Zerstörung der Privatinitiative. Im Gegenteil, ist der deutschen Regierung sehr wohl bewusst, dass zur wirklichen Entfaltung aller wirtschaftlichen Kräfte die Privatinitiative völlig unentbehrlich ist. Also ist Ihr Amt des Bevollmächtigten nicht so aufzufassen, als ob die Leitung aller deutschen Maschinenfabriken vom Staate übernommen und nun durch Sie ausgeübt würde? Ganz und gar nicht. Das ist eine irrtümliche Auffassung, die einem oft begegnet. Der deutsche Staat, der schon bei der Überwindung der Wirtschaftskrise und bei der Durchführung des großen Programms der Arbeitsbeschaffung alle abstrakten Ziele zu vermeiden suchte und stattdessen ganz konkrete Leistungen anstrebte, steht grundsätzlich auf dem Standpunkt der privaten Wirtschaftsführung und der Wahrung der privaten Gewinnchancen und des privaten Risikos. Allerdings lenkt er die Initiative der Besitzer von Produktionsstätten in die Richtung, die ihm zum Wohle des Ganzen erwünscht ist. Das geschah besonders im Rahmen des seit 1936 laufenden Vierjahresplanes, sowie jetzt in dem uns aufgezwungenen Kriege zur Sicherstellung des Bedarfs der Wehrmacht. Inwiefern wirkt sich nun Ihre Beeinflussung der Produktion in der Praxis aus? Für die einzelnen Zweige der Maschinenindustrie werden Produktionsprogramme entsprechend dem vordringlichsten Kriegsbedarf mit den Produzenten vereinbart. Die Herstellung der als besonders erwünscht bezeichneten Maschinen wird durch bevorzugte zur Verfügungstellung von Arbeitskräften, Rohstoffen und so weiter in jeder Beziehung gefördert. Zwischen den einzelnen Produzenten werden Vereinbarungen über Typisierung und Normung herbeigeführt. Diese Methode hat zu einer sehr starken und schnellen Produktionssteigerung geführt. Im Verlauf des Krieges sind bekanntlich vielfach landwirtschaftliche Maschinen zerstört worden, sodass zur Bestellung der Felder in den besetzten Gebieten, die von den deutschen Soldaten sofort in vorbildlicher Form in Angriff genommen war, der schnelle Einsatz tausender neuer landwirtschaftlicher Maschinen notwendig wurde. Wie steht es denn mit dem Export? Können wir trotz Krieg und Kriegswirtschaft denn auch noch an Export denken? Durchaus. Das vergangene Jahr des Krieges hat bewiesen, dass wir auf dem Maschinengebiet ebenso wie auf vielen anderen Gebieten der deutschen Wirtschaft nicht nur die Bedürfnisse der deutschen Volkswirtschaft und Landwirtschaft decken konnten, sondern dass wir imstande waren, daneben noch einen sehr starken Export aufrechtzuerhalten. Es ist bekannt, dass wir nicht nur an Italien, unseren Bundesgenossen, sondern auch an andere Staaten, wie zum Beispiel Skandinavien, die Balkanländer und an Russland, Maschinen aller Art in großem Umfang liefern.